Deutschlandfunk, Hintergrund, Kultur. Wenn Daniel die Hausaufgaben macht, stecken Mini-Lautsprecher in seinen Ohren und in seiner Hosentasche ein Taschenmesser. Das Taschenmesser ist jedoch ein Datenspeicher und zugleich das Abspielgerät für die Musik, die Daniel bei seinen Hausaufgaben hört. Was ihn so fröhlich macht, hat der Schüler sich zuvor mit seinem Computer von der CD kopiert oder aus dem Internet zusammengesucht. Daniel hört kein Radio mehr, er macht sich sein Programm schon lange selbst. Die Medienmesse Photokina in Köln zeigte neben digitalen Fotokameras die neuen Camcorder für das hochauflösende Fernsehen HDTV. Jeder Mensch, der sich diesen Camcorder kauft, kann viel bessere Bilder machen als der Kameramann von einem Fernsehsender auf der Straße oder die angesprochene Studiokamera. Ich habe hier Geld am laufenden Band rausgekloppt. Erst 6.500 Euro, dann 1.000 Euro, dann 1.500 Euro und jetzt geht's um die Hammersumme von 2.000 Euro. Das Fernsehen ist entzaubert und wird immer mehr zu einer Dienstleistung. Vor allem Quizfernsehen ist nichts anderes als ein Gebrauchsartikel. Und dass sich hinter dieser neuen Art von Transaktionsfernsehen Industrien positionieren, sei es die Reiseindustrie oder Teleshopping, Partnervermittlung oder Telekomunternehmen, das ist eine unvermeidbare Entwicklung. Die digitale Revolution und ihre Kinder, wie Multimedia unsere Gesellschaft verändert. Ein Feature von Sönke Gätke, Gerd Pasch, Mirko Smiljanic und Peter Welchering. Berlin-West, 1968, Kurfürstendamm. Der Studentenprotest erreicht seinen ersten Höhepunkt. Tausende Studenten liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, wobei der Kampf sich gegen alles richtet, was irgendwie mit dem Establishment in Verbindung gebracht werden kann. Gegen die damalige Hochschulpolitik, gegen den Vietnamkrieg, gegen Atomkraftwerke, gegen die Zerstörung der Natur, gegen die Medien. Legendär die Aktionen gegen Axel Springers Bild-Zeitung. Legendär, aber weit weniger bekannt, die Aktionen der ersten Radiopiraten. Hier ist Radio Revolution, Radio Revolution. Sie hören Radio Revolution. Im Oktober 1968 funkte ein studentischer Piratensender in das aktuelle Programm des damaligen Senders Freies Berlin. Radio Revolution nannte sich die schwer mit technischen Problemen kämpfende Truppe. Mehr als ein paar Störeinsätze konnten sie nicht landen. Die Peilwagen der Deutschen Bundespost waren rund um Neukölln und Kreuzberg im Dauereinsatz. Immerhin wurde ihr Protest von vielen gehört. Mit fast 50% hatte SFB 2 eine Traumreichweite. Die Versuche der USA, alle sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen der Dritten Welt durch totalen Einsatz der Kriegsmaschinerie zu zerschlagen. Trotzdem konnte sich der Hörfunk in den Anfängen der Studentenbewegung nicht als Kampfmittel durchsetzen. Das geschriebene Wort, das Buch, war zu dominant. Das änderte sich erst Anfang der 80er Jahre, als das alternative gesellschaftlich-politische Leben immer bunter wurde. Gewaltlose und Friedensbewegte traten auf den Plan. Schwule und Hausbesetzer, Frauengruppen und natürlich die Anti-Atomkraft-Bewegung, die viele Jahre ein Sammelbecken unterschiedlicher Strömungen war. Sie nutzten, erst zögernd, dann immer bestimmter, die Segnungen des technisch vergleichsweise einfachen Rundfunks. Deutsch Radio Grönes Felsenen, zwischen 100 und 104 MHz, Studio Freiburg, Kaiserstuhl. Radio Grönes Felsenen, unser Sender aus dem Dreieckland. Radio Dreieckland entstand im Freiburger Grenzgebiet Deutschland, Frankreich und der Schweiz als Informationskanal für die Anti-Atomkraft-Bewegung, was nicht ungefährlich war. Eine kleine verschworene Gruppe organisierte das Radio. Hörer konnten nur über tote Briefkästen mit der Redaktion Kontakt aufnehmen, um eine Nachricht oder gar selbst produzierte Kassetten zuzuspielen. Ohne persönliche Bewegungskontakte war ein Zutritt zur verdeckt arbeitenden Redaktion kaum möglich. Ihr Motto: legal, illegal, scheißegal. Es waren Radioträume. Hier ist Radio Bad Fessenheim mit seiner 34. Sendung. Liebe Zuhörer, noch immer ist das Kernkraftwerk Fessenheim in Betrieb. Noch immer droht uns täglich der Katastrophenfall durch die Risse, die man im Reaktor 1 Fessenheim vermutet. Risse, die jederzeit durchbrechen können, die jederzeit den Super-GAU, den schlimmsten vorstellbaren Unfall verursachen können. Radioträume hatte auch der Schriftsteller Bertolt Brecht Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Gerade hatten Berliner Nachrichtentechniker es geschafft, Worte und Klänge über hochfrequente elektromagnetische Wellen verteilen zu können an beliebig viele Empfänger. Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das schreibt Bertolt Brecht 1932 in seinem Aufsatz »Der Rundfunk als Kommunikationsapparat«. Der Satz gilt als Kern seiner Radiotheorie. Hans Magnus Enzensberger entdeckte Brechts Radiotheorie und diesen Satz in den 70er Jahren wieder. Er entwickelte daraus seine Vorstellung vom emanzipatorischen Mediengebrauch, bei dem unter anderem tatsächlich jeder Empfänger ein potenzieller Sender sein sollte und das Programm, zum Beispiel Bürgerfernsehen oder Bürgerfunk, interaktiv und kollektiv produziert würde. Seit den 90er Jahren scheint diese Vision der Interaktivität durch die Technik Wirklichkeit zu werden. Das Internet, der digitale Rundfunk oder das digitale Fernsehen machen mithilfe von Rückkanälen eine direkte Beteiligung von Nutzern, Zuhörern oder Schauern möglich. Oder aus Zuschauern Sender. Aus der Einbahnstraße Massenmedium wird eine Zweibahnstraße. Der Rundfunk wird tatsächlich zum Kommunikationsapparat. Die Brechtsche Radiotheorie allerdings auf das anarchisch organisierte Internet anzuwenden, geht dem Literaturwissenschaftler und Brecht-Kenner Ulrich Vornbaum zu weit. Ich würde sagen, Brecht hat gesprochen von einem ungeheuren Kanalsystem. Das hat er sich so als Vision vorgestellt. Wenn er wüsste, dass daraus das Internet geworden ist, also diese World Wide Web-Vernetzung, ich glaube, er wird sich im Grabe umdrehen. Denn hier haben wir Vereinzelung und nicht Kollektivierung. Und hier haben wir nicht einen Bezug dicht an der Realität dran, sondern wir haben eigentlich ein Flüchten, ein Surfen in der Virtualität. Worum es Brecht ging, war vermutlich nicht die Technik, sondern die Einstellung, die Haltung derer, die sie professionell bedienten. Brecht sah die Stärke des Radios in der Möglichkeit, Massen zu mobilisieren, politisch zu informieren, nicht darin, die Hörer einzeln vor den Lautsprechern zu fesseln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur zu hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Politiker kontrollierten den Rundfunk in der Weimarer Zeit. Sie suchten jede Sendung zu verhindern, mit der sie inhaltlich nicht einverstanden waren. Die Folge war ein sehr unpolitisches Programm. Es liefen Musikdarbietungen, Vorträge von Universitätsprofessoren, Tipps für den Haushalt oder die Landwirtschaft, Hörspiele oder Theaterübertragungen. Eine eigene Nachrichtenredaktion gab es nicht. Die Weimarer Rundfunkanstalten mussten ihre Nachrichten von einer politisch kontrollierten Agentur übernehmen und durften sie in manchen Fällen nicht bearbeiten. Dieses Programm war, wie Brecht beklagte, absolut folgenlos. Folgenlos, weil es eben nicht die Mächtigen nach deren Tun und Lassen fragte. Folgenlos, weil es die Klasseninteressen der Arbeiter ignorierte. Der Hörer kam in diesem Programm aus Brechts Sicht nicht vor. Des Hörers Recht auf Informationen über die Regierungsangelegenheiten wurde von den Rundfunkanstalten des Reichs nicht wahrgenommen, nicht mal als solches formuliert. Es wurde lediglich ein ohne den Hörer entwickeltes Programm verteilt, distributiert. Daher urteilte Brecht: Man hat plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Aber man hat, wenn man es sich überlegt, nichts zu sagen. Der Rundfunk als Instrument. Die Technik als Werkzeug müssten, so Brecht in seiner Radiotheorie, für eine Kommunikation zwischen den Hörern, den Regierten und den Regierenden sorgen. Das Radio setze die Hörer in Beziehung zueinander, indem es ihnen die Gemeinsamkeit ihrer Interessen aufzeige, die gemeinsamen Fragen an einzelne Entscheidungsträger stelle und deren Antworten dann an den Hörer wieder zurücksende. Und dafür soll das Radio live vom Ort des Geschehens senden. Ich meine also, Sie müssen mit den Apparaten an die wirklichen Ereignisse näher herankommen und sich nicht nur auf Reproduktion oder Referat beschränken lassen. Sie müssen an die wichtigen Reichstagssitzungen und vor allem auch an große Prozesse herankommen. Im Radio werden die Regierenden keine Möglichkeit mehr haben, sich zu inszenieren, hoffte Brecht. Hofften aber auch viele andere in der Frühzeit des Radios. Exemplarisch lässt sich die Verwirklichung dieser Vorstellung vielleicht anhand der Sendung »Was wollen Sie wissen?« des deutschen Dienstes der BBC verdeutlichen. Der Sender empfing Briefe deutscher Hörer und legte sie in einer Live-Sendung einem Kreis von Experten vor. Diese Frage kommt aus der Schweiz. Eine Dame in Bern möchte gern wissen, warum wir nicht Störsende gegen den deutschen Rundfunk einsetzen. Fraser? Ja, ich glaube, das kann ich mit einem Satz beantworten. Wir stören die Sendungen des deutschen Rundfunks nicht, weil wir es nicht nötig haben. Uns ist es ganz recht, wenn die Leute Goebbels Argumente hören und unsere Argumente. Und dann entscheiden, wer recht hat. Der Sender wird quasi zu einer Art Anwalt des Hörers. Das ist aber nicht eine Frage der Technik, sondern eine Frage der Haltung der Journalisten, der Direktoren und des Intendanten. E-Mail, Abstimmungen im Internet oder Rückkanäle beim digitalen Fernsehen DVB können da eine Hilfe sein, auf den Hörer oder Nutzer schneller zu hören, sein Anliegen besser zu erfassen und bei der Berichterstattung zu berücksichtigen. Die von Brecht geforderte Haltung, nämlich im Auftrag des Hörers zu fragen und zu senden, ergibt sich durch die Digitalisierung nicht automatisch. Digitalisierung im Hörfunk. Was ändert sich eigentlich beim Sender? Hardy Dreyer, wissenschaftlicher Referent für Multimediaentwicklung am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg. Die Auswirkungen bei den Radiosendern haben, abgesehen von der Sendetechnik, natürlich vor allen Dingen auf im Produktionsbereich durchgreifende Auswirkungen gehabt. Das heißt, klassische Berufsbilder in der Produktion, in der Aufbereitung etc. haben sich stark verändert. Klar, der Technikeinsatz hat dazu geführt, dass die Grenzen und die Übergabepunkte, die es im klassischen Hörfunk gab, einfach verschwommen sind. Mittlerweile liefert in der Regel der Journalist oder derjenige, der etwas anbietet, ein sendefertiges Band ab, das auch von der technischen Qualität tatsächlich sendefähig ist in der Regel. Die ganzen Zwischenschritte der Aufbereitung, das, was heute im audiovisuellen Bereich, also im Fernsehen oft noch Veredelung genannt wird, digitale Nachbearbeitung, findet im Hörfunk in vielen Bereichen gar nicht mehr statt. Sie liefern im Prinzip schon nur noch ein Sample von Daten ab. Was auch gleichzeitig ein Problem beinhaltet, weil zum Teil eben nicht mehr nachvollziehbar ist, ob dieses Sample denn tatsächlich authentisch ist. Mittlerweile kann ich natürlich auf meinem Heim-PC auch schon relativ viel manipulieren in einem solchen Sample. Das können professionelle Aspekte sein, wie Wegfiltern von störenden Geräuschen, aber es kann natürlich auch verfälschende Elemente enthalten. Ich kann natürlich Sprache manipulieren, Stimmen manipulieren etc. Und das kann man technisch auf einer so hohen Ebene machen, dass es praktisch auch nicht mehr zu erkennen ist. Ein Beispiel, das, glaube ich, in den USA immer wieder gerne zitiert wird. Amerikanische Unternehmer, Banker, vor allem Greenspan, werden mit jedem Wort, das sie sagen, auf die Goldwaage gelegt, wenn es darum geht, den Börsenkurs zu beobachten. Und nun mag man sich vorstellen, wenn Alan Greenspan bei einem seiner seltenen Interviews technisch manipuliert wird, was das für eine Reaktion auf die Börse haben könnte. Ich glaube, dass das Arbeitslosengeld 2 nicht pünktlich ausgezahlt werden kann. Ich kann Ihnen auch einen Beleg nennen. Schauen Sie sich doch den Stand der Programmierarbeiten an. Angenommen, das ist eine Aussage, die der Reporter so nicht haben will. Denn eigentlich hat er vor dem Interview seinen Beitrag von der Struktur her so angelegt, dass er auf die Aussage hinausläuft, dass das Arbeitslosengeld 2 unbedingt pünktlich ausgezahlt werden kann. Der Arbeitsminister hat es ihm ja so ins Mikrofon gesagt. Und nun kommt ein Computerexperte daher und erzählt das genaue Gegenteil. Dass das Arbeitslosengeld 2 nicht pünktlich ausgezahlt werden kann. Was tun? Einen neuen Experten suchen, der anderer Meinung ist? Das Statement, den O-Ton einfach vergessen? Ihn im Digitalschnitt einfach ändern? Ich glaube, dass das Arbeitslosengeld 2 pünktlich ausgezahlt werden kann. Ein Nicht, eine Negation ist weggeschnitten worden. Das ist Fälschung, Betrug am Hörer, am Interviewten sowieso. Die Zahl solcher Fälschungen hat sich erhöht. Und nicht wenige Journalisten meinen, dass die digitale Produktion diesen Betrug, diesen Fake, leichter werden lässt. Das hat mehrere Gründe. Der Digitalschnitt gibt seinen Anwendern ganz praktisch mehr und bessere Manipulationsmöglichkeiten an die Hand, die zudem schneller realisiert sind, als dies in der analogen Produktion möglich war. Mitunter profitiert der O-Ton, der ganze Beitrag davon, wenn etwa ein störendes Nebengeräusch einfach herausgefiltert werden kann. Aber es wird eben auch leichter, einen O-Ton in eine ganz andere Stimmatmosphäre zu setzen. Es wird leichter, einzelne Worte zu schneiden, etwa am Satzende und den Melodiebogen geschickt herunterzublenden. So lassen sich Aussagen im Extremfall sogar in ihr Gegenteil verkehren. Die digitale Produktion ist oft eine einsame Produktion. Wo früher der Reporter mit dem Tontechniker Hand in Hand gearbeitet hat, sitzt er jetzt allein an seiner Audio-Workstation. Die früher möglicherweise vom Kollegen aus der Technik gestellte Frage, dürfen wir das so schneiden, schafft ein Bewusstsein für Authentizität. Die Verantwortung des Reporters gegenüber dem Kollegen aus der Technik war eine direkte, unmittelbare. Die Verantwortung dem Interviewten gegenüber, den Hörern gegenüber, wird mitunter als eine sehr abstrakte Angelegenheit empfunden. Das lädt natürlich nicht gleich zu Fälschungen ein, lässt sie aber unter Umständen ein Stückchen einfacher werden. Hörfunk- und Fernsehproduktionen waren früher eine immens teure Angelegenheit. Digitale Produktionsweisen haben sie enorm preiswert gemacht. Deshalb produzieren immer mehr Agenturen für Public Relations Beiträge, Klammermaterial, O-Töne, fertige Sendungen. Radio- und Fernsehstationen, vor allen Dingen im Privatfunk, stehen nicht selten vor dem Problem, mit unglaublich niedrigen Budgets ihr Programm produzieren zu müssen. Auf die Angebote der PR-Agenturen wird dabei gern zurückgegriffen, denn sie kosten nichts. Die Gefahr liegt nun darin, berichtet der Reporter noch unvoreingenommen? Oder fühlt er sich den Firmen, Parteien oder Verbänden, die ihm Produktionshilfe geben, in irgendeiner Weise verpflichtet? Welche Chance haben kritische Stimmen, die nicht als fertig produzierter Service kostenfrei angeboten werden, auf Dauer noch gesendet zu werden? Werden solche Stimmen von den Radiostationen und Fernsehsendern noch berücksichtigt, auch wenn dafür Produktionskosten anfallen? Oder wird auf lange Sicht nur noch gesendet, was kostenfrei zu haben ist? Eine schwierig einzuschätzende Entwicklung. Digitale Produktionsweisen können die journalistische Unabhängigkeit und Ehrlichkeit tatsächlich beeinträchtigen. Aber sie müssen es nicht. Das Gefühl der Manipulation beschleicht auch die Interviewpartner der Journalisten. Auch sie erfahren Nachteile digitaler Medien. So etwa Dr. Johann Bietzer vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Seit Jahren gibt er zu datenschutzrelevanten Themen Interviews, auch im Hörfunk. Doch vor kurzem war alles anders. Dr. Bietzer saß zum ersten Mal in einem digitalen Hörfunkstudio. Das ist eine sehr spannende Erfahrung. Ich mache das Interview, sitze mit dem Interviewpartner gegenüber, er zeichnet es auf. Hinterher sprechen wir darüber, nachdem das Interview beendet ist, ob es gut war oder schlecht war. Und der Interviewer sagt, Herr Bietzer, das ist gar kein Problem, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufnehmen. Dreht sich um, geht zu seinem Mischpult und zeigt mir dann, wie er auch visualisiert dann das, was ich gesprochen habe, sehen und bearbeiten kann. Indem er einfach mit dem Cursor auf einem Bildschirm entlangläuft, einzelne Ausschnitte aus meinem Text herausschneidet, auch zum Teil kopiert, also von weiter rechts was weiter nach vorne kopiert, die Höhen rausnimmt, indem die Kurve nach unten abgedämpft wird, damit das Ganze sich etwas sonorer, etwas werthaltiger eben anhört. Der Reporter hat das Interview mit dem Datenschützer Bietzer als Rohmaterial genommen und daraus Statements, O-Töne, die er für seinen Beitrag, für seine Sendung braucht, regelrecht komponiert. Es ging nicht mehr nur darum, ein 30-Sekunden-Statement aus einer zweiminütigen Antwort herauszuschneiden und dabei Melodiebögen, Stimmatmosphäre, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit und Stimmhöhe entsprechend anzupassen, zu optimieren. Nein, es ging um die Produktion eines O-Tons, um die Verarbeitung des im Interview gewonnenen Rohmaterials und damit ändert sich die Rolle des Interviewpartners dramatisch, glaubt Johann Bietzer. Ich habe einfach gemerkt, dass ich da zum Objekt geworden bin, in der Art und Weise, wie er dort mit meiner eigenen Sprache umging. Es war nun transparent für mich, ich habe es gesehen, ich konnte es miterleben, aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, dass meine Sprache, wenn sie mal aufgenommen ist, für den einzelnen Journalisten einfach auch verfügbar ist. Und zwar so weit verfügbar ist, dass er ganze Teile rausschneiden kann, weglöschen kann oder an anderer Stelle wieder einsetzen kann. Interviews auf Vorrat, aus denen dann nach Belieben Statements generiert werden, das im Studio gesprochene Wort als Rohmaterial für die Informations- und Unterhaltungsmaschine Radio. Das ist eine sehr weitreichende Konsequenz der Digitalisierung im Produktionsprozess. Die Interviewpartner der Journalisten, die O-Tongeber aus Politik und Wirtschaft, die PR-Agenturen, die von ihren Kunden für Medienpräsenz, für gesendete O-Töne oder Statements bezahlt werden – Sie alle wissen um diese Konsequenz der Digitalisierung und sie nutzen sie für sich und ihre Kunden. Ist ein solcher O-Tonspeicher einmal angelegt, liegt das Rohmaterial an Worten vor, kann der Reporter zu jedem beliebigen Anlass die Statements produzieren, die er gerade braucht. In aller Regel mit dem vollen Einverständnis des Betroffenen, des Interviewten. Vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist das noch ein Tabu. Doch wann wird es gebrochen, weil es bequemer ist für alle, weil mediale Wirklichkeit so noch kostengünstiger, noch einfacher produziert werden kann? Noch eine weitere Konsequenz zieht die Digitalisierung der Medienproduktion nach sich. Auch die Interviewsituation selbst wird beliebiger. Das ist zunächst einmal ein Vorteil, denn der Druck ist nicht mehr so groß. Das ist aber auch ein Nachteil, denn nicht selten werden Interviews deshalb schlampiger vorbereitet, auf beiden Seiten. Ich habe auch gemerkt, dass ich mich vielleicht doch gar nicht mehr so anstrengen muss. Vorher habe ich immer gedacht, ich muss jetzt mich ganz stark konzentrieren, um jetzt den einen Satz wirklich in 15 Sekunden, in 20 Sekunden, in 45 Sekunden eben rüberzubringen. Jetzt ist es eigentlich egal, jetzt kann ich 3 Minuten drauf losplappern und dann der Interviewte, der macht dann schon was draus, dass das Richtige bei rauskommt. Doch was ist das Richtige? Ist es die Aussage, die der Reporter gerade für seinen Beitrag braucht? Hat der Interviewpartner aus Politik und Wirtschaft überhaupt noch eine Aussage, die er gesendet haben will? Oder ist es ihm nur noch wichtig, irgendwie in den Medien präsent zu sein? Die Interviewsituation wird dadurch teilweise entwertet, der fertiggestellte Beitrag, die produzierte Sendung auch. Natürlich ist ein ganz wichtiger Treiber von Digitalisierung aus unternehmerischer Sicht und damit auch aus Sicht der nicht gerade finanziell auf Expansionen setzenden öffentlich-rechtlichen Veranstalter Einsparmöglichkeiten. Urteilt Hardy Dreier vom Hans-Bredow-Institut. Man muss allerdings auch sehen, dass die Innovationszyklen in der Technik immer schneller sind. Das heißt, es muss immer darauf geachtet werden, dass die Investitionen, die dort geleistet werden, auch zukunftsfähige Investitionen sind. Und es gilt auch zu beachten, dass das Programmvermögen, das vor allen Dingen bei öffentlich-rechtlichen Veranstaltern ja durchaus vorhanden ist, auch nach wie vor kompatibel bleibt zur neuen Technik. Was nützt es uns, wenn wir 150 Stunden Sendung haben, die aber mit den neuen Geräten nicht mehr hören können? Anstalten, die über ein solches Vermögen verfügen, müssen dafür sorgen, dass es zugänglich bleibt, weil gerade öffentlich-rechtliche Anstalten haben damit ein öffentliches Vermögen. Sie werden es sicherlich irgendwann sehr schwer tun, der Öffentlichkeit zu erklären, das liegt da zwar, aber keiner kann mehr ran. Die technischen Hürden, die Sie sich selbst da im Moment selbst aufbauen, werden von den Archiven auf Tagungen im Moment intensiv diskutiert und ich denke, das wird in der Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Der große Traum, der früher mit der Einführung der digitalen Technik verbunden wurde, wir legen das alles auf CD-ROMs ab und die sind dann unendlich lange haltbar, ist schon ausgeträumt. Die Archivare wissen, 40 Jahre, dann müssen sie sich von der CD-ROM verabschieden und ein neues Format suchen, weil auch die nicht unendlich halten. Im Filmbereich geht man dazu über, das wieder auf die guten alten 16mm Bänder zu spielen und im Hörfunkbereich ist es sicherlich auch ein Wunschtraum, irgendwann die ultimative Datenbank zu haben, die alles Hörfunkmaterial, das in einem Sender vorhanden ist, speichert. One fault line out there, isn't there, where all that's happening? Well, there are many faults in California, and one of the attractive parts about wind with light, my chains fell off. On Radar Radio. In Moskau. Hier ist die Stimme Russlands. Ein Mikrofon begrüßt Sie. The World Service, this is News Hour with Julian Marshall in London. 5月20日、20日ですね、日曜日、午後7時のラジオ日本サンデー。ね、今日は皆さんお待たせしました。ラジオ日本観光しました。東京スカパラダイス。 Das Internet verbindet heute die Welt. Informationen über fast alle vorstellbaren Bereiche sind jederzeit abrufbar. Nicht nur Radioprogramme. Und mit fast allen Nutzern ist ein Kontakt und Austausch über Gelesenes, Gesehenes oder Gehörtes möglich. Dabei ist es aber keinesfalls das erste oder einzige Medium, das Menschen rund um den Globus miteinander verbinden kann. Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, Königs Wusterhausen und... Das Internet hat eine Art Vorläufer in der Kurzwelle. Von 1928 an begannen Radiostationen in Europa und den USA, Programme auf Kurzwelle auszustrahlen. Damit war es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich, weltweit zur selben Zeit dasselbe zu hören, weltweit Nachrichten zu empfangen oder einem weltweiten Unterhaltungsprogramm zu lauschen. In den folgenden Jahren nutzten die Regierungen die Kurzwelle, um auch international Propaganda und Hass zu verbreiten. Der Traum vom Weltbürger durch Kurzwelle war ausgeträumt. Doch eines blieb. Das Medium war und ist wie das Internet grenzenlos und bietet die Chance, auch in Regionen, die keinen freien Zugang zu Informationen haben und keinen Zugang zum Internet, unzensierte Nachrichten zu empfangen. Wer heute ein Radio auf Reisen nimmt, dem wird garantiert, dass er überall Signale empfängt, vorausgesetzt, dass sie überhaupt verfügbar sind. Diese Universalität unterscheidet übrigens bis heute die Radiotechnik von der des Fernsehens, die global nicht vereinheitlicht ist. Schreibt Hans Kleinstäuber, Professor für Journalistik an der Universität Hamburg. Was heute in China das Internet ist, war im Zweiten Weltkrieg für Deutschland die Kurzwelle. Und wie die chinesische Regierung versucht, bestimmte Webseiten zu blockieren, versuchte auch in der Vergangenheit das Dritte Reich durch Störsender den Empfang der BBC unmöglich zu machen. Das Internet hat einen zweiten weltweiten Zugang zu Informationen geschaffen. Das hat für Hans J. Kleinstäuber einen entscheidenden Einfluss auf den Charakter des Radios. Während die digitale Technik gerade durch ihre Universalität besticht, droht mit der Digitalisierung des Hörfunks eine globale Segmentierung. DAB konkurriert mit einer Reihe weiterer digitaler Spezifikationen. Denn anders als beim weltweit einheitlichen Protokoll des Internets und beim weltweit einheitlichen Standard für die Übertragung auf analogen Rundfunkbändern gibt es keinen weltweit einheitlichen digitalen Standard für digitales Radio. Neben DAB existieren noch IBOC, ADR, WorldSpace, XM Satellite Radio, Internetradio und DVB-T. Keines dieser digitalen Radios ist mit dem anderen kompatibel. Kein Radio kann alle Systeme empfangen. Will der Radiohörer wie früher wenigstens die Möglichkeit haben, alle Programme zu hören, ist er gezwungen, für jeden Standard ein neues Radio zu kaufen. Liegt es nicht nahe, dass Radiohörer mit Irritation und Verweigerung reagieren, wenn ihnen Gewissheit früherer Universalität ausgerechnet mit der Digitalisierung genommen wird? Nur ein System könnte geeignet sein, Radio auch weiterhin weltweit empfangen zu können. Die digitale Kurzwelle, DRM. Peter Sänger, Vorsitzender des DRM-Konsortiums. Dafür wurde ein spezielles Verfahren entwickelt, das die besonderen Tücken der Kurzwelle berücksichtigt. Da gibt es ja, wie unsere Hörer sicher wissen, das Rauschen, das Fading und leider auch die Interferenz von anderen Sendern. Das meiste hängt von der Ausbreitung über die Ionosphäre ab und dieses musste das System berücksichtigen. Außerdem ist DRM ein weltweit standardisiertes und auch de facto anerkanntes System für die Kurz- und Langwelle und weitestgehend auch für die Mittelwelle. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die setzen dort auf ein iBook-System, In-Band und Channel. Aber ansonsten kann man davon ausgehen, DRM wird das digitale Nachfolgesystem für die analogen AM-Bänder werden. Dazu haben sich auch die großen Rundfunkanstalten wie Voice of America, BBC World Service und Deutsche Welle ganz klar bekannt. Chairman des DRM-Konsortiums ist ja der Herr Sänger, technischer Leiter der Deutschen Welle. Also das, denke ich, spricht schon ganz klar dafür. Und man ist dort auch bestrebt, sehr schnell auf die digitale Zukunft umzusteigen. Oliver Korte, Geschäftsfeldkoordinator für den Bereich digitaler Rundfunk am Fraunhofer-Institut in Erlangen. Die übrigen Digitalradios aber machen den Radiohörer abhängig von einem System, verhindern, dass er Zugang zu anderen hat. Aus dem Universalmedium-Radio wird ein Inselmedium. In der Verbindung von Industrie- und standortpolitischen Egoismen wird eine Pluralität von Alleingängen unterstützt, die allesamt zu schwach sind, um globale Geltung zu erlangen und Mitkonkurrenten zu verhindern. Was für den Marktökonomen noch wie ein heilsamer Wettbewerb der Systeme erscheint, wirkt auf den Radiohörer, der letztlich in Form des Erwerbs von Empfangsgeräten die Zeche zu zahlen hat, vor allem verwirrend. Er bleibt unschlüssig und straft die zahlreichen Initiativen ganz naheliegend mit hinhaltender Ignoranz. Dank Digitaltechnik wird das Radio zum audiovisuellen Medium. Das Digitalradio ist das multimediale Radio der Zukunft, das nicht nur Töne, sondern auch Bilder, Daten und Texte liefert. Das Radio wird zum TV und das Netz wird zum Radio. Zusätzlich ausgestrahlte Datenrundfunkdienste machen das Radio zum audiovisuellen Multimedium. Genutzt von einem neuen Typ von Hörer, dem Hörer des visualisierten Hörfunks. Also die Vision, die ich persönlich habe, ist die, dass die Kurzwelle in den Status eines multimedialen Mediums sich verändern wird durch die Digitalisierung. Das bedeutet, dass nicht nur die Audioqualität und die Empfangsqualität nahezu UKW-Standard erreichen werden, sondern dass auch multimediale Anwendungen, nämlich nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Webseiten übertragen werden können. Peter Sänger, Direktor für Marketing und Technik bei der Deutschen Welle in Bonn, zugleich Vorsitzender des Konsortiums Digital Radio Mondial, kurz DRM. Das Radio wird zum audiovisuellen Medium. Es wird multimedial. Das wiederholen zumindest all jene Vertreter, die sich in den letzten Jahren für einen verstärkten Ausbau des digitalen Radios ausgesprochen haben. Doch eine unabhängige Untersuchung über die tatsächlichen Möglichkeiten und die Folgen der Digitalisierung für das Radio gab es bislang nicht. Und so klingen die Sätze wie Beschwörungsformeln, obwohl sie stets gesprochen werden im Indikativ, so als handle es sich bereits um gesicherte Fakten. Aber wächst das Radio tatsächlich mit anderen Medien zusammen? Werden tatsächlich Bilder zum Inhalt gesendet, Webseiten, Daten, Informationen? Und wenn dem so ist, ist das dann tatsächlich noch Radio oder nicht etwas vollkommen anderes? Radio, das zeigen die Untersuchungen der Hörerforschung, ist heute in erster Linie ein Begleitmedium. Das Radio spielt im Hintergrund, während der Hörer sich mit etwas anderem beschäftigt. Der Hörer vermisst Datendienste über ein Display nicht nur nicht, sie würden ihn auch sehr stören, solange er das Radio wie bisher nutzt. Daher wird der Hörer Displays am Digitalradio kaum nutzen. Für ihn muss das Radio nicht multimedial werden. Und so sehen denn auch die Ingenieure der Fraunhofer Gesellschaft, die an Zusatzangeboten für das digitale Radio arbeiten, einen Mehrwert eher in Techniken, welche die radiotypischen Schwachstellen ausmerzen, wie zum Beispiel die Zeitgebundenheit. Alles, was einmal gesendet ist, ist unwiederholbar verloren. Britische Hersteller haben jetzt eine permanente Rückspulfunktion eingebaut. Diese speichert die letzten 20 Minuten des empfangenen Programms auf einem internen Speicherchip. Der Hörer kann diese Aufzeichnung wieder aufrufen, wenn er der Sendung, aus welchem Grund auch immer, nicht folgen konnte. Die Fraunhofer-Ingenieure in Erlangen gehen noch weiter. Ja, ein Mehrwert. Es gibt da einige Beispielanwendungen, mit denen man jetzt langsam anfängt. Wir haben aus unserem eigenen Hause da ein System entwickelt. Es gibt aus dem Hause Bosch einen anderen Dienst, der geht in eine ähnliche Richtung. Bei beiden Diensten wird Audio nicht mehr in Form eines Livestreams, also einer reinen Live-Übertragung gesendet, sondern in Form von Dateien, die im Empfänger zwischengespeichert werden und zu für den Nutzer gegebener günstiger Zeit wiedergegeben werden. Der Nutzer wählt eine Kategorie aus und kriegt dann zum Beispiel zu seiner Zeit, wo er möchte, die aktuellen Verkehrsnachrichten seiner Region oder die Börsennachrichten oder Sportnachrichten, standortbezogene Informationen bekommen. Das sind dann Anwendungen, die in den Bereich Telematik gehen. Eines scheint dabei festzustehen. Die Linearität des Mediums Radio könnte durch die digitale Technik aufgebrochen werden. Bereits heute gibt es einen kleinen Hinweis darauf. Wenn das Zeitzeichen im DAB-Radio die volle Stunde verkündet, ist es in Wirklichkeit bereits einige Sekunden später. DRM, DAB, DVB, das digitale Fernsehen, es sind proprietäre Systeme, Ersatztechnologien für das herkömmliche Analoge nach dem Motto Analog raus, digital rein. Eine technologisch getriebene Entwicklung, die einst die Qualität steigern sollte, aber nur ökonomisch betrachtete Quantitätssteigerung mit sich brachte, also inhaltsleichte Programme zu Hunderten vermehrte. Demgegenüber steht die inhaltsgetriebene Entwicklung. Das Nachbarschaftsradio in Schweden erkämpfte sich das Recht auf Teilhabe an den elektronischen Medien schon Mitte der 70er Jahre. In Italien fragten Partizipationswillige von den Stationen wie Alice oder Populare gar nicht erst um Erlaubnis. Sie besetzten Frequenzen und Studios, bis die Polizei die Kabel kappte. Als die serbische Regierung am 15. März 1999 den regierungskritischen Sender B52 abschaltete, streamten die Belgrader Radiomacher über einen niederländischen Server ihre Berichte und Reportagen im Internet. ein Markstein in der Geschichte des Rundfunks. Gegründet hat das erste Internetradio der amerikanische Nachrichtentechniker Carl Malamud. 1989 ging sein Internet-Talk-Radio auf Sendung. Der erste Beitrag war überschrieben mit Karl Malamuds exzellentes Abenteuer. Ab 2015, so prognostizierte der Pionier damals, werden Fernsehen wie Radio vorwiegend im Internet übertragen. Allein in den USA sieht Karl Malamud Bedarf für über 5000 Spartenkanäle. Malamud selbst wollte ein Computermagazin gründen. Internet Talk Radio started out because I was sick and tired of the trade press and just didn't like the articles that were coming out. They were all kind of product oriented and there wasn't enough technology in the articles and I wanted to start a magazine, but that costs a lot of money. Das Internet Talk Radio hat ursprünglich damit angefangen, dass ich die Artikel der Fachpresse leid war. Sie waren alle so produktorientiert, eben nicht technologieorientiert. Ich wollte ein eigenes Magazin aufmachen, aber das kostet viel Geld. Und weil Karl Malamud das Geld für ein Computermagazin nicht hatte, entschloss er sich eben, im Internet zu publizieren. Doch nur Texte und Bilder sollten es nicht sein. Da gab es etwa den hochspannenden Streit um die weitere Entwicklung des Internets in Richtung World Wide Web auf der alljährlichen Netzwerkerkonferenz. Über den wollte Karl Malamud nicht schreiben, den wollte er live veröffentlichen. Also machte er eine Tonbandaufnahme und stellte die als Datei ins Netz. Jeder, der wollte, konnte sich das Streitgespräch auf seinen Computer herunterladen und anhören. Multicasting nannte Karl Malamud das. Und das war mehr als Radio. So, what are we? We're a cyber station. And by that I mean we're not radio. We're not TV. Wir sind eine Cyber Station. Wir sind kein Radio, kein TV. Wir sind etwas anders. Wir versuchen, Daten einzubringen, die mit unterschiedlichen Formaten arbeiten. Multimedia. Wir verwenden unterschiedliche Protokolle. Und es ist recht bedeutsam, dass wir keine richtige Radiostation im Echtzeitbetrieb sind. Die Cyberstation verbindet die klassischen Medien wie Zeitungen, Radio und Fernsehen. Die heutigen Webradios wollen ein Multimedium bleiben. Das Bild vom Radiobeitrag, der Hintergrundbericht als Text zum Videostream. Karl Malamuds Zukunftsperspektive für Radio und Fernsehen ist deshalb auch konsequent auf das Konvergenzmedium hingedacht. Die Rundfunkstationen der Zukunft werden gigantische Datenbanken sein. Der Livestream im Internet wird sich mehr und mehr verabschieden. Der Comedy Channel von Real Networks-Chef Rob Glasers gilt den Rundfunkmachern im Web als ein tragfähiges Modell für die Zukunft. Das lineare Programmmodell, die vorgegebene Sendeschiene im Internet, hat sie ausgedehnt. Der Spartenkanal der Zukunft bietet eigentlich kein Programm mehr, sondern stellt ein Datenangebot zusammen, aus dem der Nutzer auswählen kann. Rob Glaser. So what you see here is basically this is the Comedy Central channel. Das ist ein zentraler Comedy-Kanal. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen einfachen Kanal, sondern um visuelle Links, die auf Sendevideos verweisen. Die Sendung erfolgt dann nicht mehr zu vorgegebenen Zeiten, sondern der Verbraucher wählt aus, was er sehen will. Diese Interaktivität des Mediums ist eine wichtige Neuerung, die unser Medium in einzigartiger Weise vorantreibt. Die bisher noch bestehenden Analogien zwischen Rundfunk, Broadcasting und Webcasting lösen sich auf. Der Rundfunkmacher sendet nicht mehr in den Äther hinaus, er stellt Daten bereit, die von Nutzern abgefragt und heruntergeladen werden. Löst Webcasting den traditionellen Rundfunk ab, wird nicht mehr gesendet und empfangen, nein, dann werden Daten manipuliert und Kommunikationsprozesse ausgeführt. Auch die im traditionellen Rundfunkbegriff noch vorgedachte Hierarchie löst sich auf. Es sendet nicht mehr einer für viele, sondern es entstehen Datenloops, Rundfunkschleifen. Freies Radio und freies Fernsehen für eine freie Welt. So nennen die Open-Source-Anhänger ihr Vernetzungsprinzip. Ähnlich wie bei Programmierprojekten nach dem Prinzip der offenen, zugänglichen Quellen, so wird ein Audiobeitrag, ein Videostück, darf man noch sagen, Radio und Fernsehen, gemeinsam entwickelt. Dennis Gustafsson hat das mit seinem Void Man Project 1999 angestoßen und zum Beispiel Open Planet unter der Open Music Lizenz veröffentlicht. Die lettische Künstlergruppe Relapnet hat diese Idee aufgegriffen und aus der Open Music Lizenz ihre Loop License, eine Art Internetradioschleife, gemacht. Dabei produzieren Internetradiomacher ein Musikstück oder eine Sendung, machen sie auf ihren Webcasting-Server zugänglich. Und wer mag, kann sich die Sendung oder das Musikstück herunterladen, verändern, weiterentwickeln, wie die Open-Source-Szene das nennt, muss aber die weiterentwickelte Sendung wieder allen zugänglich machen. Die Produktionsstruktur ändert sich dramatisch. Vor allen Dingen gibt es keine benennbare und im Vorhinein festgelegte Verantwortlichkeit für das Ergebnis mehr. Beim Loop-Radio wird der Rundfunkmacher zum Netzkünstler. Die Sendung wird zur bloßen Aktivität. Sie ist kein Produkt mehr, wie es auch keine Produktion im klassischen Sinne mehr gibt. Gleichzeitig zerfällt die Zielgruppe, die im klassischen Rundfunk noch von bestimmten Formaten mit bestimmten Produktionsvorgaben erreicht werden soll, in eine nicht mehr überschaubare Anzahl von Communities, Netzgemeinschaften. Berlin-Mitte, Ziegelstraße, ein fast verlassener Industriebau. Auf dem Briefkasten an der fast verfallenen Tür steht unleserlich Clubradio, Streaming Media Service. Viele Briefe bekommt das Clubradio nicht, zumindest nicht viele aus Papier. Sein Business läuft digital ab. Das Clubradio ist ein Internetradio. Clubradio ist ein Musiksender, der ausschließlich Techno sendet, und zwar live aus diversen Clubs in Deutschland. Tresor etwa, Maria oder Ostgut, hin und wieder auch aus Großbritannien und den USA. Technisch ist das ziemlich simpel. Es ist eher wie Klempnerarbeit. Man muss so Rohre verlegen und dann da anschließen, wo der Content herkommt, und dann das irgendwie ins Internet verfrachten. Pitt Schulz ist Aktivist der ersten Stunde beim Berliner Clubradio. Den Inhalt ins Internet zu schleusen, ist heute nun wirklich kein großes Problem. Allenfalls die Kosten drücken, vor allem bei größeren Bandbreiten. Der Vorteil des Internetradios liegt auf der Hand. Der Hörer kann sich von wo auch immer einwählen. Hauptsache, er hat einen PC mit Internetzugang. Der Hörer kann über E-Mail unmittelbar Kontakt zum Sender aufnehmen. Der Hörer kann, wenn der Sender das anbietet, unmittelbar das Programm beeinflussen. Das heißt allerdings auch, Internetradios bieten Nischenprogramme. Man kann natürlich ein Netzradio auf der Empfängerseite auf seiner Anlage abspielen. Man kann aber auch, wenn man die Möglichkeit hat, das Signal an einen Radiosender weiterleiten und von dort wieder ausstrahlen. Wir haben das jetzt mit der Telekom gemacht. Wir hatten eine Lizenz für 3 Monate. Und haben eben das Netzsignal über DSL-Leitung zur Telekom übertragen, die dort das dann eben auf den Sendemast gelegt haben, das Signal. Aber im Endeffekt war das quasi Netzradio über Antenne. Und der Vorteil dabei ist, dass man eben schalten kann. Man kann sagen, wir senden jetzt 6 Stunden aus dem Studio und dann kommt Weimar oder dann kommt Köln oder San Francisco. Die können natürlich von überall dann, wenn man sich entsprechend abspricht, Sendefenster übernehmen. Das ist also eine Kombination eben, wo das Internet das Backend darstellt, also im Hintergrund ist, und im Vordergrund, das klingt wie Radio. Die Produktionsweise verändert sich aber wirklich radikal eben, indem man eben wieder kostengünstig das Niveau quasi auf einem hohen Niveau hält. Bei Clubradio ist das Musikniveau ja auch sehr anspruchsvoll, aber der Aufwand ist absolut minimal. Und dadurch können wir uns über Wasser halten. Im Hintergrund Kultur hörten Sie heute das Feature Die digitale Revolution und ihre Kinder, wie Multimedia unsere Gesellschaft verändert. Die Autoren sind Sönke Gätke, Gerd Pasch, Mirko Smiljanic und Peter Lechering. Es sprachen Bettina Schulmann, Hendrik Stickan und die Autoren. Eine Produktion von Maximilian Schönherr. Redaktion Andreas Stopp.